sieben Bergen wohnen. Gottes weisen Narren spielen mit toten Kronen. Wir liefern täglich zig Millionen. Die ewig weisen Narren. Und wenn du traurig bist heut Nacht, weil irgendwas passiert ist, hör wie ein weiser Narr leis lacht, weil eben nichts passiert ist. Jenseits der Illusionen, hinter den sieben Bergen wohnen Gottes weise Narren, spielen mit toten Kronen. Wir liefern täglich zig Millionen. Die ewig weisen Narren. Und wenn du stolz bist auf ein Ziel, das du endlich erreicht hast, nennt dich der Narr nur infantil, weil du doch nichts erreicht hast. Weisen Narren spielen mit toten Kronen. Wir liefern dir.